auf der Zeit. Und ich sitz auf heißen Kohlen, verbrenne mir mein Maul. Ich halt's im Kopf nicht mehr aus, Kopf nicht mehr aus, Kopf nicht mehr aus, halt's nicht mehr aus. Tausend Augen folgen jedem Schritt, du fällst in Ohnmacht ein, mit Fiebertraum heißen deine. Reich mir Wasser, Feuer tobt unter meinem Gedärm. Ich bin nichts als ein Spiegel. Ich frag mich, warum gerade du? Ich fühl mich allein. Alles um mich dreht sich. Du fühlst dich allein. Auf der Zeit.